Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wir möchten heute uns unterhalten über ein Ereignis, das sich ereignet hat zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, noch bevor seiner Auswanderung. Imam Ahmad rahimahullah berichtet in seinem Hadithwerk Al-Musnad einen Hadith, der auch sich anderweitig befindet und Ibn Hibban und andere wie Sheikh Al-Albani als sahih eingestuft haben. Er berichtet über Jabir radiallahu ta'ala anhu, dass er Folgendes sagte: Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam verbrachte 10 Jahre in Mekka, in denen er den Leuten in den Ortschaften Ukaz und Majannah zu ihren Häusern folgte, auch in Mina in der Hajjzeit. Das ist ein Vorbild für jeden, der nach einem Vorbild sucht, wenn es um Eifer geht und jemandem nachzumachen. Er sprach, sallallahu alaihi wasallam, er ist der Prophet Allahs, er ist der Gottesgesandte zu den Menschen, zu allen Menschen, und die Leute wenden sich von ihm ab und er geht den Leuten nach, folgt ihnen bis zu ihren Häusern bzw. zu den Stellen, die sie sich niederlassen, ihren Zelten bei der Hajj, und sagt: Wer nimmt mich auf? Wer von euch nimmt mich auf? Wer von euch unterstützt mich, die Botschaften meines Herrn zu verkünden? Und erhält dafür das Paradies. Hierin ist ein Beweis, liebe Geschwister, dafür, dass es nicht um die Anzahl an Anhänger geht. Denn es gibt Propheten, die an jenem Tag erscheinen werden mit einem Anhänger oder sogar mit keinem. Und es kann sein, dass du im Recht bist, auch wenn du ganz alleine bist. Meine lieben Geschwister, dass die Ansar, radiallahu anhum, denen es jetzt im Laufe des Hadithes gehen wird, eine besondere Stellung einnehmen, entnehmen wir aus der folgenden Überlieferung. In dieser Zeit, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sucht nach Leuten, die ihn unterstützen und die ihn schützen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kam ein Mann aus dem Stamm Hamdan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn: Woher bist du? Er sagte: Aus Hamdan. Dann fragte er ihn: Kann dein Volk mich beschützen? Er sagte: Ja. Er sagte direkt: Ja. Und dann nach einer kurzen Zeit kam er wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm: Guck mal, ich werde zu ihm gehen, ich werde ihm das mitteilen und im nächsten Jahr komme ich dann nochmal zu dir. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: In Ordnung. Warum? Weil der Mann hat sich nachher überlegt, hat Angst gehabt, dass er beobachtet würde von anderen Leuten. Hat einen Rückzieher gemacht. Er ging dann los und noch bevor das nächste Jahr eintraf, im Monat Rajab, kamen dann die Ansar zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und trafen sich mit ihm. Sie sind ihm vorausgeeilt. Dieses Ereignis zeigt, dass nicht jeder zu dem fähig ist, zu dem die Ansar fähig waren. Dann heißt es weiter im Hadith von Jabir radiallahu anhu: Manchmal geschah es sogar, dass jemand aus dem Jemen oder aus Ägypten losreisen wollte, das heißt zu Hajj losreisen wollte, und dann sind seine Leute zu ihm gekommen und haben zu ihm gesagt: Vorsicht, nimm dich in Acht vor dem Mann aus Quraysh, nicht, dass er dich verführt. Das heißt, dieser Ruf, die haben Rufmord mit ihnen begangen und diese Nachrichten sind gelangt. Tausende von Kilometern. Er sallallahu alaihi wasallam lief unter den Leuten umher und die Leute zeigten mit ihm mit dem nackten Finger auf ihn und sagten: Das ist er, vor dem ihr euch fürchten müsst. Passt auf vor diesem Mann. Was für eine Prüfung er ausgesetzt war, alaihi salatu wasalam. Und was für eine Erniedrigung, die er erlebt hat. Alles für die Religion Allahs Azza wa Jalla. Und damit du weißt, dass wenn es dir gut geht und du gut gekleidet bist und du gesund bist und du ein Auto fährst und du reich bist und keine Schulden hast, dass das alles nichts bedeutet. Jabir radiallahu anhu sagt: Und schließlich sandte Allah uns aus Yathrib, das ist der alte Name der Stadt von Medina, schließlich sandte Allah uns aus Yathrib zu ihm. Wir nahmen ihn bei uns auf und wir glaubten ihm, sallallahu alaihi wasallam. Das zeigt, dass er diese Gunsterweisung Allah zuschreibt. 10 Jahre lang dauerte es. bis die Erleichterung von Allah Azza wa Jal kam. Aber sie musste kommen, denn mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Aber das ist eine Ehre für die Ansar radiallahu ta'ala an. Und der Prophet alaihi salatu wassalam sagte, dass es zu den Zeichen des Glaubens gehört, die Ansar zu lieben, und zu den Zeichen der Heuchelei gehört, dass man die Ansar verabscheut. Nach und nach ging einer nach dem anderen zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, glaubte an ihn und dann lehrte er ihm den Koran. Seht ihr, liebe Geschwister, was die Wahrheit mit reinen Herzen anstellt? Und erkennt ihr, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat? Direkt. Erstens mit dem Iman. Zweitens mit dem Koran. Und dadurch hat sich ihr Iman gestärkt. Jabir radiallahu ta'ala anhu sagte, dann kehrte ein jeder zu seiner Familie zurück und sie nahmen dann durch ihn den Islam an. Es blieb dann kein Zuhause der Ansar übrig, ohne dass es in ihnen Muslime gab, die den Islam sichtbar auslebten. Also nicht nur ins Geheim, sondern auch zeigten, dass sie Muslime waren. Und das zeigt doch, liebe Geschwister, dass die Ansar genau das umgesetzt haben, was Allah sagte, als er sagte, sinngemäß, außer jenen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und Gutes tun und einander zum Festhalten an der Wahrheit und zur Standhaftigkeit ermahnen. Das heißt, sie riefen auch andere zur Wahrheit auf. Jabir sagte, dann versammelten sich die Ansar, nach gewisser Zeit versammelten sich die Ansar in Medina und fragten sich, wie lange sollen das noch so weitergehen? Wie lange sollen wir zusehen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zwischen den Bergen Makkas gejagt und verjagt wird und Angst haben muss? Das sind Worte eines Besorgten. Das sind Worte von Menschen, die nicht warten, bis man ihnen sagt, was zu tun ist. Sie eilen anderen voraus. Jabir sagte, radiallahu anhu, dann reisten 70 Leute von uns zu ihm zur Hajj-Zeit. Das ist die sogenannte zweite Aqaba-Treueschwur im 12. Jahr. Wir verabredeten uns mit ihm beim Aqaba-Bergspalt. Und in einer Überlieferung heißt es, Al-Abbas, radiallahu anhu, die Leute anschaute in ihre Gesichter, er erkannte sie nicht. Und er sagte, es sind alles junge Leute. Und das war auffällig. Und das zeigt eben, dass die Religion im Wesentlichen von den jungen Menschen unterstützt wird und zum Sieg verholfen wird. Jabir sagte, wir versammelten uns dann bei ihm einer nach dem anderen, bis wir viele waren. Dann sagten wir, Gesandter Allahs, hinsichtlich welcher Dinge sollen wir den Treueschwur leisten? Er sprach, ihr sollt mir die Treue schwören, zu hören und zu gehorchen. Egal, ob ihr munter oder träge seid. Und zu spenden, sowohl in schlechten als auch in guten Zeiten. Man soll spenden, sowohl zu einem gut geht als auch schlecht geht. Und man soll ihm die Treue schwören, zu horchen und zu gehorchen, auch wenn man mal nicht munter ist, sondern träge ist, will ich sagen faul. Ja, das ist etwas, wozu eben nicht jeder Mensch imstande ist. Und genau deswegen haben die Ansar auch diese Stellung. Und die Ansar haben nicht diese Stellung, weil sie einfach das auserwählte Volk Gottes auf Erden sind, sondern weil sie eben diese Taten vorausgeschickt haben. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, und dass ihr das Gute gebietet, das Schlechte verbietet und für Allah die Wahrheit sprecht und dabei den Tadel keines Menschen fürchtet, dass ihr mich unterstützt und das von mir fernhaltet, was ihr auch von euch selbst, euren Ehefrauen und Söhnen abhaltet, sobald ich zu euch gekommen bin. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr das tut, dann erhaltet ihr dafür das Paradies. Und das ist das Geheimnis des Erfolges. Du machst aus einem Muslim keinen Ansari, indem du ihn lockst mit Weltlichem, sondern indem du ihn lockst mit dem, was bei Allah ist. Jabir sagte, dann standen wir auf und leisteten ihm die Treue. Möge Allah Azza wa Jal mit ihm zufrieden sein. Doch einer von ihnen war besonders aufmerksam. Er hieß As'ad. Und er merkte etwas, was wahrscheinlich die anderen nicht alle sofort bemerkt haben. As'ad ibn Zurara radiallahu anhu nahm die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als wollte er die anderen erstmal abhalten, den Treueschwur zu leisten. Nicht, weil er der Erste sein wollte, sondern er sagte, langsam, Bewohner von Yathrib, langsam, Wisst ihr eigentlich, was ihr gerade tut? Wir haben die Reisestrapazen nicht auf uns genommen, damit wir den Islam annehmen. Wir wissen doch schon, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam. Dass er, sallallahu alaihi wasallam, nun heute vertrieben wird von seinem Volk, bedeutet für uns, dass wir uns von allen Arabern trennen werden. Die Besten von uns getötet werden. Und dass euch die Schwerter treffen werden. Wortwörtlich beißen werden. Entweder habt ihr diesbezüglich Geduld und eure Belohnung obliegt Allah. Oder ihr seid ein ängstliches Volk und feige. Dann sagt das klar und deutlich, das ist besser für euch vor Allah. Denn den Aufruf, nicht Folge zu leisten, ist zwar eine Sünde, aber so zu tun, als ob, das ist geschauspielt und Heuchelei. Da sprachen sie, geht zur Seite As'ad, bei Allah, diesen Treueschwur lassen wir uns niemals entgehen. Das war eine einmalige Chance, deswegen sagte er auch weiterhin, und wir werden sie auch niemals aufkündigen, diesen Treuschwur. Daraufhin standen wir zu ihm auf. Er nahm den Treuschwur gemäß seinen Bedingungen an. Sallallahu alaihi wasallam gab uns dafür den Paradiesgarten. Zweifellos waren sie die für diese Aktion geeignetsten Menschen. Und genauso wie die Ansar, liebe Geschwister, der Religion damals zum Sieg verholfen haben, müssen wir das ebenfalls tun. Und aus dieser Überlieferung, liebe Geschwister, entnehmen wir die eigentlichen Gründe, warum Allah die Ansar auf diese Stelle emporgehoben hat. Wie gesagt, nicht einfach, weil sie die Ansar, die Sache ist erledigt, weil sie aus dem Volk so und so kommen, sondern weil sie bestimmte Dinge getan haben. Die möchte ich euch punktuell auflisten. Erstens, die Wahrheit zu sagen. Und dabei niemanden zu fürchten, außer Allah Azza wa Jalla. Zweitens haben sie Ikhlas gehabt. Das war der eigentliche Beweggrund. Drittens, sie haben sich mit dem Guten beeilt und sind anderen Menschen vorausgeeilt. Viertens, sie haben andere zum Guten eingeladen. Dann haben sie sich vergewissert und die haben nicht einfach geglaubt, alles was Leute einem erzählen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir sollen uns vergewissern, wenn wir irgendetwas hören. Dann wüssten sie, dass dieser Weg anstrengend sein wird, denn der Paradiesgarten ist nun einmal mit Umhassten umgeben und versehen worden. Dem Aufruf Allahs subhanahu wa ta'ala sind sie Folge geleistet. Und zu guter Letzt, meine Geschwister, oder vorletzter Punkt, sie haben diese höchsten Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht erreicht, weil sie einfach sagen, ich bin Muslim, Alhamdulillah, jeder Muslim geht sowieso ins Paradies, da brauche ich nicht mehr viel dazu machen. Sondern sie haben die höchsten Stufen bei Allah angestrebt. Ich habe doch gesagt, sie waren schon Muslime. Warum dann dieser Treueschwur? Sie waren Muslime, aber sie haben eben mehr gewollt, als nur zu sagen, wir sind Muslime und das war's. Und dann zu guter Letzt, sie haben ihre Ehre in dieser Religion gesucht und gefunden. Und sie haben sich ehrenvoll gefühlt dadurch, dass sie eben diesem Islam zugeschrieben werden. Liebe Geschwister, manche Leute heutzutage suchen ihre Ehre bei anderen Religionen, Gott bewahre. Manche Leute, liebe Geschwister, wie soll ich sagen, sie sind nicht stolz auf das, was Allah ihnen gegeben hat. Ich meine, heute, und das ist, gehört wie gesagt zu der Planung Allahs, heute ist der 31. Dezember 2021, letzter Tag im Sonnenjahr. Aber nach unserer Religion, liebe Geschwister, war es kein Jahr vorbei. Also ich weiß auch nicht, warum soll jetzt das Sonnenjahr an dem heutigen Tag vorbei sein? Wir sind am 27. Jumad al-Ula. Viele von uns wissen nicht einmal das Jahr, Hijra-Jahr, in dem wir uns befinden. 1443. Und liebe Geschwister, manche Leute feiern, dass das Sonnenjahr zu Ende ist. Ich weiß nicht, was sie feiern. Haben sie Angst, dass wenn ihre Freunde feiern gehen, ihre Eltern feiern gehen, ihre Frau feiern geht, Ehemann feiern geht, dass sie Außenseiter sind? Ja, sei Außenseiter. Der Prophet Hassan war 10 Jahre lang Außenseiter. Was ist das Problem? Denkst du, das Paradies zieht dich zu ihm? Nein, du musst schon was dafür tun. Ich sage nicht, dass es das Einzige ist, was man tun muss. Aber die Frage ist, muss man wirklich seinen Stolz suchen und Anerkennung suchen bei Menschen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, nicht an Yawm al-Qiyamah? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu bringen, dass wir den Stolz in unserer Religion suchen. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yu'liya kalimat ad-din wa an yaj'alana min asbab nusrati hadha ad-din wa an yaj'alana na'tazza bihadha ad-din wa bima qala Allah tabarak wa ta'ala rabbul alamin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يرفعنا وإياكم. نسأل الله أن يغفر لذنوبنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له. أسأل الله لنا ولكم العافية ورفيع المنازل في الجنة إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.